Erst wenn du einen Ochsen oder ein Schaf deines Nachbarn verloren siehst, musst du helfen und sie ihm zurückbringen. Zweiter, wenn dein Nachbar nicht in der Nähe wohnt oder du ihn nicht kennst, sollst du das Tier zu dir nehmen und es behalten, bis dein Nachbar danach fragt, und es ihm dann zurückgeben. Dritter, das Gleiche sollst du mit seinem Esel, seiner Kleidung und jedem anderen verlorenen Gegenstand tun, den dein Nachbar verloren hat und den du findest, du musst ihm helfen. Vierter, wenn du siehst, dass ein Esel oder ein Ochse deines Nachbarn auf dem Weg gestürzt ist, musst du helfen und ihm beistehen, das Tier wieder aufzustellen. Fünfter, eine Frau soll keine Männerkleidung tragen und ein Mann soll keine Frauenkleidung anziehen, denn jeder, der das tut, ist ein Greuel für den Herrn, deinen Gott. Sechster, wenn du zufällig auf dem Weg ein Vogelnest mit Jungen oder Eiern siehst, das auf einem Baum oder am Boden ist und die Mutter darauf sitzt, sollst du nicht die Mutter zusammen mit den Jungen nehmen. Siebter, sondern du sollst die Mutter fliegen lassen und nur die Jungen nehmen, damit es dir gut geht und du lange lebst. Achter, wenn du ein neues Haus baust, sollst du ein Geländer an deinem Dach anbringen, damit du nicht schuldig wirst, falls jemand herunterfällt. Neunter, du sollst in deinem Weinberg nicht zwei verschiedene Arten von Pflanzen anbauen, sonst wird alles, was du gesät hast und was der Weinberg trägt, für das Heiligtum bestimmt sein. Zehnter, du sollst nicht einen Ochsen und einen Esel zusammen zum Pflügen verwenden. Elfter, du sollst keine Kleider anziehen, die aus zwei verschiedenen Materialien, nämlich Wolle und Leinen, gemacht sind. Zwölfter, du sollst dir Quasten an den vier Ecken deines Mantels anbringen, den du trägst. Dreizehnter, wenn ein Mann eine Frau geheiratet und mit ihr geschlafen hat, aber dann eine Abneigung gegen sie empfindet, vierzehnter und ihr schlimme Dinge vorwirft und ihren Ruf schädigt, indem er sagt, ich habe diese Frau geheiratet, aber beim Geschlechtsverkehr habe ich festgestellt, dass sie keine Jungfrau war. Fünfzehnter, dann sollen die Eltern des Mädchens den Beweis ihrer Jungfräulichkeit nehmen und ihn zum Stadttor vor die Ältesten der Stadt bringen. Sechzehnter, und der Vater des Mädchens soll zu den Ältesten sagen, ich habe meine Tochter diesem Mann als Frau gegeben, und da er sie nun nicht mehr mag, siebzehnter, wirft er ihr schlimme Dinge vor, indem er sagt, ich habe deine Tochter nicht als Jungfrau gefunden. Aber hier ist der Beweis für die Jungfräulichkeit meiner Tochter. Und sie sollen das Laken vor den Ältesten der Stadt ausbreiten. Achtzehnter, daraufhin sollen die Ältesten dieser Stadt den Mann nehmen und ihn bestrafen lassen. 19. Sie sollen ihm auch eine Geldstrafe von 100 Schekel Silber auferlegen und dieses Geld dem Vater des Mädchens geben. Denn er hat eine israelitische Jungfrau schlecht geredet, und er soll sie als Frau behalten und sich sein Leben lang nicht von ihr scheiden lassen dürfen. 20. Wenn aber diese Behauptung wahr ist und die Jungfräulichkeit des Mädchens nicht bewiesen werden kann, 21. dann soll man das Mädchen vor die Tür ihres Elternhauses führen, und die Leute ihrer Stadt sollen sie zu Tode steinigen. Denn sie hat eine schwere Schande in Israel begangen, indem sie in ihrem Elternhaus Unzucht getrieben hat. So sollt ihr das Böse aus eurer Mitte entfernen. 22. Wenn jemand dabei erwischt wird, wie er mit einer verheirateten Frau schläft, sollen beide sterben, sowohl der Mann als auch die Frau. So sollt ihr das Böse aus Israel entfernen. 23. Wenn jemand in der Stadt eine Jungfrau trifft, die einem Mann verlobt ist, und mit ihr schläft, 24. dann sollt ihr beide zum Stadttor hinausführen und sie zu Tode steinigen. Das Mädchen, weil sie in der Stadt nicht um Hilfe geschrien hat, obwohl sie es konnte, und den Mann, weil er die Frau seines Nächsten entehrt hat. So sollt ihr das Böse aus eurer Mitte entfernen. 25. Wenn aber der Mann die verlobte Jungfrau auf dem Feld getroffen, sie vergewaltigt und mit ihr geschlafen hat, dann soll nur der Mann sterben, der mit ihr geschlafen hat. 26. Dem Mädchen aber soll man nichts tun, denn es hat kein Verbrechen begangen, das den Tod verdient. Dieser Fall ist wie ein Überfall und Mord an einem Nächsten. 27. Denn da er sie auf dem Feld getroffen hat, kann die verlobte Jungfrau geschrien haben, ohne dass ihr jemand helfen konnte. 28. Wenn jemand eine Jungfrau, die nicht verlobt ist, trifft, sie packt und mit ihr schläft, und sie dabei erwischt werden, 29. dann muss der Mann, der mit ihr geschlafen hat, dem Vater des Mädchens 50 Schekel Silber bezahlen. Sie soll seine Frau werden, weil er sie entehrt hat, und er darf sich sein Leben lang nicht von ihr scheiden lassen.